Lektion 2 – Zu Hause. Folge 2 – Wieder was gelernt. Sieh mal, hier! Häng das Bild doch an die Wand. Ja, super. An der Wand kann man es sehr gut sehen. Hältst du das Bild mal einen Moment? Na klar. So. Vielen Dank für deine Hilfe, Larissa. Schon gut. Das mache ich gerne. Zimmer einrichten macht Spaß. Ja? Findest du wirklich? Puh, das ist aber ganz schön viel Müll. Der Mann auf dem Bild sieht lustig aus. Ist das dein Onkel? Mein Onkel? Larissa, was lernt ihr denn in der Schule? Wieso? Wer ist denn der Mann? Du sag mal, wo sind denn hier die Mülltonnen? Die Müllcontainer stehen im Hof. Siehst du? Da unten stehen sie. Okay. Dann bring ich mal schnell den Müll runter. Soll ich dir helfen? Nein, danke. Das schaffe ich schon. Bis gleich. Bis gleich. Hallo! Stopp! Entschuldigung, meinen Sie mich? Ja, natürlich. Die Flaschen gehören nicht da rein. Moment mal, das verstehe ich nicht. Das hier sind doch die Müllcontainer, oder? Ja, schon, aber warten Sie einen Moment. Ich komme raus. Flaschen und Gläser gehören hier rein. In den Altglascontainer. Ah, ach so. Moment mal. Was haben Sie denn da noch alles? Da ist ja eine Menge Plastik dabei. Und Papier. Papier kommt da rein, in den Altpapiercontainer. Und das Plastik dort rein, sehen Sie? Und alles andere kommt dann hier rein, in den Restmüll. Madre mia. Ganz schön schwierig. Tja, in Deutschland wird der Müll getrennt. Aha, jetzt habe ich wieder was gelernt. Bei uns zu Hause ist das anders. Bei Ihnen zu Hause? Sie sind Spanierin, stimmt's? Nein. Aber Madre Mia klingt doch Spanisch. Ah, Sie haben natürlich recht. Südamerika. Da sprechen auch viele Menschen Spanisch. Sehen Sie, ich muss auch lernen. Maria? Maria? Hier bin ich. Sag mal, wo bleibst du denn so lange? Hallo, Larissa. Hallo, Herr Kohlbeck. Maria wohnt jetzt bei uns. Sie ist unser Au-pair-Mädchen. Na, da muss ich mich jetzt wohl auch mal vorstellen. Ich bin hier der Hausmeister. Kohlbeck ist mein Name. Wolfgang Kohlbeck. Wolfgang? Mein Lieblingskomponist heißt auch Wolfgang. Wolfgang Amadeus Mozart. Ach, Mozart. Ist das etwa der Typ auf dem Bild? Mhm. Oh Mann, und ich dachte, es ist Ihr Onkel. Na siehst du, da haben wir heute alle drei was gelernt.